Hörübung zu Kapitel 3, Abschnitt B. Thema: Nachrichten. Berlin. Die Debatte um die Arbeitszeit der Deutschen ist neu entfacht. Nach Meinung der Opposition müssten sich die Deutschen darauf einstellen, 1 bis 2 Stunden pro Woche mehr zu arbeiten. Mehr Arbeit bringe auch mehr Wirtschaftswachstum, sagte eine Sprecherin der Opposition gestern auf einer Pressekonferenz. Der Chef der Freien Demokraten unterstützte diese These heute früh im Deutschlandfunk. Es sei besser, 1 Stunde in der Woche länger zu arbeiten, als erst mit 67 oder 70 Jahren in Rente zu gehen. Bei der Regierung stießen die Vorschläge der Opposition auf Kritik. Der Sprecher der Grünen hält die Forderung nach längeren Arbeitszeiten für das falsche Signal. Bei einem Wirtschaftswachstum von nur 1,5% gefährde 1 Stunde mehr Wochenarbeitszeit die Entstehung neuer Arbeitsplätze. Auf diese Weise werde es garantiert keine neuen Jobs geben, denn eine leicht steigende Nachfrage nach Arbeit werde dann mit den vorhandenen Arbeitskräften befriedigt, sagte der Grünen-Chef ebenfalls heute früh im Deutschlandfunk.